Nummer 3. Sie hören den Wetterbericht im Radio. Heute scheint den ganzen Tag die Sonne. Nur am Nachmittag können sich vereinzelt Wolken bilden. Es wird erneut sehr heiß mit Höchstwerten um die 34 Grad. Der Wind weht nur schwach von Osten. In der Nacht bleibt es meist klar und die Temperaturen gehen auf 22 bis 17 Grad zurück. Weitere Aussichten für morgen. Am Vormittag noch sonnig, aber ab Mittag zunehmend bewölkt, später Regen und Gewitter. Die Temperaturen bleiben jedoch beständig. Am Abend kühlt es wieder ab und das kommende Wochenende wird spürbar frischer und angenehmer.